Sie schießen auf uns, ruft ein Mann verzweifelt, schon seit 3 Tagen. Hier liegen Tote und so viele Verletzte. Panische Menschen drängen sich auf einer Straße nahe der ruandischen Hauptstadt Kigali um eine Gruppe Journalisten und flehen um Hilfe. Es gibt tatsächlich Tote hier, fragt ein Reporter. Wie viele Tote? Das ist ein Massaker. Es ist 1994, wenige Tage nach dem 6. April, an dem ein Flugzeug mit dem Präsidenten Ruandas an Bord im Landeanflug auf Kigali abgeschossen wurde. Der Auslöser für einen Völkermord, der von langer Hand vorbereitet worden war. An alle Kakerlaken, die uns zuhören, Ruanda gehört denen, die es verteidigen. Und ihr Kakerlaken seid keine Ruander. Hassbotschaften wie diese laufen lange vor dem Beginn des Mordens ununterbrochen im Radio. Gemeint ist die Bevölkerungsminderheit der Tutsi und die wird systematisch getötet. Radikale Hutu-Milizen, die Interahamwe, arbeiten vorbereitete Todeslisten ab. Aber das ist nur der Anfang. Alle haben sich erhoben, um die Kakerlaken zu bekämpfen. Das Militär, die Jugend, die Alten und sogar die Frauen. Die Kakerlaken werden nicht entkommen. Aufgestachelt durch die Hetzpropaganda gehen ganz normale Durchschnittsbürger auf ihre Nachbarn los. Auf der Straße bei Kigali beginnen belgische Soldaten mit der Evakuierung. Die Gruppe Journalisten ist mit den Truppen eingeflogen, um über die Rettung von europäischen Nonnen und Priestern zu berichten. Macht die Straße frei, kommandiert ein Soldat die verzweifelten Tutsi, die um ihr Leben flehen. Sie haben Macheten, sie werden uns alle töten, rufen sie. Aber gerettet werden nur die Weißen. Das Gemetzel geht weiter, 100 Tage lang. Auf den Straßen, in den Wäldern, selbst in Kirchen türmen sich die Leichen. Etwa 1 Million Tutsi und gemäßigt Hutu, die sich dem Mord an ihren Nachbarn widersetzen.